Thank you. Danke, Pastor Gabriel. New Creation Church. New Creation Church. That's good. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Nachdem ich so lange weg war, falls ihr euch gefragt habt, wo ich war nicht krank. Ich musste nichts in Ordnung bringen oder so. Es ist etwas, das der Herr mir letztes Jahr während meiner Auszeit gesagt hat. Er möchte, dass ich jedes Jahr persönliche Besinnungstage mache, um all die Bücher zu lesen, die ich lesen muss, und Zeit mit ihm zu verbringen. Denn allein das Zusammensein mit euch allen ist schon viel Arbeit. Und dann noch meine Verantwortung zu Hause mit meiner Familie. Meine Familie kann oft kein normales Leben führen. Meine Kinder verstehen das und tragen manchmal die Konsequenzen. Während andere sich amüsieren, ist der Vater am Sonntag, der ja eigentlich auch als Familientag gedacht ist, nicht da. Aber alle Pastoren hier, ihre Kinder haben gelernt, das zu akzeptieren. Also betet für uns. Amen. Gott sagte mir letztes Jahr während meiner Auszeit, wegen mangelnder Auszeit haben viele Prediger keine Langlebigkeit. Sie arbeiten zu viel, kümmern sich um Menschen, pastorale Arbeit und brennen aus. Es ist wie bei einer Tankanzeige. Wenn man immer weiter fährt, ohne aufzutanken, geht die Tankanzeige immer weiter runter. Emotional bauen sie immer mehr ab, bis der Tank ganz leer ist. Und dann sieht man sie Dinge tun, die man nicht erwartet hat. Wie kann er sowas tun? Aber jeder kann das tun, wenn er einen leeren Tank hat. Und man weiß, wann man leer ist. Man hat keine Zeit mit dem Herrn verbracht, hat kein Wort bekommen, das einen stärkt. Man hat seine stille Zeit nicht gemacht. Häufig ist der Ehepartner die erste Person, die bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Richtig? Man ist etwas kurz angebunden. Man sagt vielleicht die richtigen Dinge, aber es ist die Art, wie man es sagt. In der Ehe ist es oft die Art, wie man etwas sagt, nicht so sehr, was man sagt. Unsere Frauen sind sehr sensibel für die Art, wie wir etwas sagen. Okay, okay, ja, okay. Ich mache, was du sagst, okay. Man spürt die Unzufriedenheit darin. Unsere Frauen merken das. Wir alle haben noch zu lernen. Zuerst muss ich lernen, die richtigen Dinge zu sagen. Pastor Lawrence hat mir das beigebracht. Wenn die Frau Unrecht hat und man selbst Recht, sollte man als Mann schweigen. Man sollte sie Recht haben lassen. Aber wenn sie Recht hat und man selbst Unrecht, sollte man laut und offen zugeben, dass man Unrecht hat. Werdet nicht wütend auf mich, das ist von ihm, wisst ihr? Und er sitzt hier vorne. Liebt ihr unsere Pastoren nicht auch? Amen. Also, wenn ich Zeit mit dem Herrn verbringe, ich versuche, allein zu sein. Ich versuche, all meine Bücher zu lesen. Meine Reisetasche ist voll mit Büchern. Ich muss sie per Versand zurückschicken, weil ich noch mehr Bücher gekauft habe. Ich liebe es, in alten Buchhandlungen nach vergriffenen Büchern zu suchen. Die meisten davon sind Studienbücher. Und ich lese sie liebend gern. Ich habe meiner Tochter Jessica letztens erzählt, dass meine Mutter, die jetzt beim Herrn ist, mich immer ermahnt hat, fleißig zu lernen. Lerne, lies. Ich sehe nicht, wie du lernst, während meiner Schulzeit. Und jetzt habe ich eine ganze Bibliothek zum Lernen. Ich liebe das Lernen. Ich liebe es, Dinge zu studieren, die andere nicht gerne studieren. Ich liebe es, über Wörter zu lernen, die Etymologie von Wörtern. Ich denke oft an meine Mutter und lächle, wenn meine Mutter mich hätte sehen können, bevor sie zum Herrn ging. Natürlich hat sie mich beim Lernen gesehen. Aber es ist wie bei den Dingen, über die man sich jetzt bei seinen Kindern Sorgen macht. Keine Sorge, lebt nicht in der Zukunft. Jesus sagt, sorgt euch nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Aber wie seine Gnade und sein Manna jeden Tag aufs Neue kommen, sagt er, lebt jetzt. Lebt jetzt. Habt ihr gemerkt, dass die Momente, die ihr mit euren Kindern und eurem Ehepartner hattet, jetzt Erinnerungen sind? Ihr dachtet, sie würden sagen, oh, ich erinnere mich an diesen besonderen Urlaub, den wir zusammen hatten, weil heutzutage Urlaube selten sind, richtig? Übrigens, meine Familie war während meiner Auszeit nicht bei mir. Wegen Justins Schularbeiten waren sie hier in Singapur. Außerdem hat meine Frau bei unseren verschiedenen Jugendfreizeiten mitgearbeitet, die unsere Gemeinde dieses Jahr veranstaltet hat. Auch Justin war dort, um ihr und den anderen Sprechern zu helfen. Wahrscheinlich habt ihr ihn gerade auf dem Bild gesehen. Er hat es wirklich geliebt. Sein erstes Jugendfreizeiterlebnis. Nächstes Jahr wird er richtig an der Jugendfreizeit teilnehmen. Nur noch ein Jahr. Also, sie waren hier und ich war allein. Aber ich habe sie sehr vermisst und auch die Gemeinde sehr vermisst. Ich liebe den Herrn, ich liebe es, Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Und ich liebe es, mal von allem Abstand zu nehmen, aber ich bin voll zurückgekommen, okay? Falls ihr euch fragt, wo ich war, nur eine kleine Erklärung, okay? Warum? Weil wir eine Familie sind. Das ist Familie. Nein, nein, es war kein moralisches Versagen. Durch die Gnade Gottes und keine Krankheit durch die Gnade Gottes. Ich musste mich keiner Operation unterziehen, kein Facelifting, nein, nein. Obwohl wir wissen, dass Pastor Mark es nötig hätte, aber nein, nein, das brauchen wir nicht. Also ich war weg, um einfach Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Und ich habe auch viel Sport gemacht. Ich habe mein Bestes gegeben, viel Sport zu machen, was ich sonst nicht oft schaffe. Aber mein Fokus war, Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Und der Herr hat einige Dinge über euch gesagt, aber ich möchte es euch noch nicht verraten. Viele Jahre, bevor ich geheiratet habe, und das war in den frühen 90ern, war ich ein junger Pastor, ein sehr junger Pastor. Ich erinnere mich, dass ich nach Südkorea ging, weil dort die größte Gemeinde der Welt war. Damals hieß der Pastor Paul Yonggi Cho, später David Yonggi Cho. Inzwischen ist er beim Herrn. Seine Gemeinde war die größte der Welt. Also wollte ich diese Gemeinde immer besuchen. Ich ging dorthin, als es ruhig war, ohne besondere Veranstaltung oder Konferenz. Ich erinnere mich, dass sie Gebetsgrotten auf dem Gebetsberg hatten, kleine Höhlen, in die man gehen und so lange bleiben konnte, wie man wollte. Also dachte ich, das mache ich. Ich erinnere mich, dass ich in eine dieser Grotten ging und betete. Ich sah die abgebrannten Kerzen von der Person vor mir und brachte mein eigenes Licht mit und betete. Ich erwartete, lange dort zu bleiben, stundenlang, weil ich nur zu Besuch war. Aber nach etwa einer Stunde spürte ich, wie der Herr zu mir sprach. Damals hatte unsere Gemeinde nur ein paar hundert Leute, aber er sagte etwas über unsere Gemeinde. Und zwar 20 Jahre im Voraus. Und alles, was er über unsere Gemeinde sagte, ist jetzt eingetreten. Ich möchte nicht alles sagen, was er mir gesagt hat, damit sich niemand beleidigt fühlt oder denkt, oh, das willst du sagen. Nein, ich werde nicht alles sagen. Aber alles, was ich jetzt sehe, überrascht mich nicht. Was ich in der Gemeinde sehe, was ich im Dienst sehe. Natürlich dachte ich damals, das kann nicht sein. Ich bin kein guter Redner. Ich stotterte. Ich dachte nicht, dass das, was er über diese Gemeinde sagte und wie sie exponentiell wachsen würde, wahr werden könnte. Obwohl ich wusste, dass der Herr zu mir sprach, fühlte ich mich wie Zacharias. Gut, dass er mich nicht stumm gemacht hat. Aber es war eindeutig seine Stimme. Und meine Haltung war, wenn es von Gott ist, wird es geschehen. Wenn es von Gott ist, wird es geschehen. Damals waren wir etwa 200 Leute. Und Mann, es ist geschehen. Es ist geschehen. Und es gibt andere Dinge, die er gesagt hat, die jetzt geschehen. Amen. Amen. Natürlich gab es auch Prophezeiungen von Männern Gottes, die Singapur besuchten. Ich erinnere mich, als Reinhard Bonnke im Nationalstadion predigte und seine Fürbitterin Suzette Hetting schickte. Ich erinnere mich, wie sie eine Gruppe von Pastoren und Leitern ansah. Damals war ich nur einer der teilnehmenden Pastoren in der Menge. Viele der Pastoren, die als Ausschussmitglieder der Kundgebung beteiligt waren, saßen vorne. Aber sie rief mich heraus. Unsere Gemeinde hatte damals nur ein paar hundert Leute. Sie sagte, Gott wird dich auf diese und jene Weise gebrauchen. Gott wird dich gebrauchen. Und natürlich kennt ihr alle Paul Kane, den Propheten. Sein Dienst und seine Berufung als Prophet sind weithin bekannt. Er prophezeite offen. Und wie gesagt, ich war keiner der Pastoren, die vorne saßen, sondern ich saß als ganz normaler Teilnehmer unter den anderen Gemeindemitgliedern verschiedener Gemeinden hier in Singapur. Ich weiß, dass ihr alle Teil von Gottes Traum seid. Als Gott Singapur in seiner souveränen Gnade auswählte, war Singapur ein fast dschungelartiger Ort. Ist es nicht typisch für Gott, schwache und kleine Dinge auszuwählen, um die Mächtigen zu beschämen? Dinge, die unbedeutend erscheinen, um die Großen wie Goliath zu Fall zu bringen. Je mehr ich über Goliath nachdenke, desto mehr denke ich an den Riesen und dass derjenige, der gegen ihn kämpfen sollte, größer und stärker als alle anderen in Israel hätte sein sollen. Wer war das? König Saul. Die Bibel sagt, er war größer als alle Führer in Israel. Er hätte derjenige sein sollen, der gegen Goliath kämpft, richtig? Neben ihm war sein Sohn, der auch ein Krieger war. Und da er der Thronanwärter war, sollte er der Nächste sein. Aber auch er trat Goliath nicht entgegen. Genauso wenig ging der Oberbefehlshaber kämpfen. Es war ein scheinbar unbedeutender Hirtenjunge, etwa 17 Jahre alt. Ein Junge, der Schafe hütete und ein Geheimnis hatte. Sein Geheimnis war, dass er in Gottes Schule unterrichtet wurde, als ihn sonst niemand sah, als ihm niemand Aufmerksamkeit schenkte. Man könnte denken, dass niemand hinschaut, aber Zeit mit Gott ist niemals verschwendete Zeit. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, sei es im Wort Gottes oder im Gebet, ist diese Zeit niemals verschwendet. Du magst denken, oh, diese Woche habe ich so viele Dinge zu tun. Ich weiß nicht, ob ich mein Training fortsetzen soll oder diese zusätzliche Arbeit oder was auch immer. Aber wenn du Zeit im Gebet oder im Wort mit dem Herrn verbringst, wird diese Zeit entweder verlängert oder dir in den kommenden Tagen zurückgegeben. Es ist niemals verschwendete Zeit, auf den Herrn zu warten. Manchmal musst du warten, bis du weißt, dass er gekommen ist. Ich spreche nicht von normalem Gebet, wo du einfach zum Vater gehst. Ich spreche davon, auf den Herrn zu warten, manchmal nichts zu tun, meistens nichts zu sagen. Einfach seine Gegenwart spüren und dann warten, bis er kommt. Wenn er kommt, wirst du es wissen. Und ich sage dir, dein Leben wird verändert. Manchmal hörst du diese leise Stimme, die zu dir spricht. Wir sind Wesen der Aktion, wir sind immer in Eile. Es gibt eine Eile-Krankheit und diese Eile-Krankheit kostet die moderne Gesellschaft weltweit viel. Wir haben Herzprobleme, Bluthochdruck, psychische Gesundheitsprobleme, weil wir nicht dafür geschaffen sind, mit Gepardgeschwindigkeit zu leben. Wir wurden von Gott geschaffen, um mit Kamelgeschwindigkeit zu leben. Habt ihr schon mal eins gesehen? Entspannt. Entspannt. Es nimmt sich seine Zeit. Ich weiß, dass es keine Vorräte gibt, kein Wasser, aber ich habe meine Versorgung in mir. Das finde ich spitze. Es geht gemächlich weiter. Wir hingegen bewegen uns mit Gepardgeschwindigkeit. Wenn wir jung sind, lieben wir was für Autos? Schnelle Autos, richtig? Nicht so sehr Fahrräder. Wir mögen alles, was schnell ist. Aber Gottes Tempo ist immer der Rhythmus der Gnade. Wenn du seinem Rhythmus folgst, wird dein Herz im Rhythmus der Gnade schlagen. Du wirst keine Probleme wie Herzrhythmusstörungen haben, wenn du Gottes Rhythmus folgst. Und Gott ist niemals in Eile. Warum bist du es? Weil du Angst hast, keine Zeit zu haben. Und das zerstört dich. Deine geistige Gesundheit, deine körperliche Gesundheit, deine seelische Gesundheit und deine Zeit mit der Familie. Du kannst nicht einfach zu deiner Frau sagen, okay, Pastor Prince hat gesagt, wir sollen Zeit miteinander verbringen, also gebe ich dir jetzt 20 Minuten. Dieses Frühstück hier ist für dich. Sag nicht, dass ich keine Zeit mit dir verbringe, okay? 20 Minuten. Deine Zeit läuft ab jetzt. So etwas macht niemand, ich weiß. Aber oft haben wir diese Einstellung, dass wir Zeit verbringen müssen. Nein, wenn man verliebt ist, kann man sich nicht trennen. Man will Zeit miteinander verbringen. Du legst auf. Nein, du zuerst. Wir legen zusammen auf. Bei drei. Einfach auflegen. Richtig? Früher hast du ihr die Tür aufgehalten. Heute, was ist los? Stimmt was nicht mit deiner Hand? Kehre zu deiner ersten Liebe zurück. Zu den Dingen, die du gerne mit dem Herrn getan hast. Erinnere dich an die Zeiten, als du Gottes Stimme gehört hast, als du die Bibel geöffnet hast. Du bist kein Bibelgelehrter oder Theologe, aber du öffnest die Bibel mit einem einfachen, demütigen und lernbereiten Herzen und sagst, Herr, sprich zu mir. Und du bist so aufgeregt. Es könnte die Geschichte von Ruth sein oder eine andere, die scheinbar nichts mit dir zu tun hat. Aber plötzlich findest du dein Leben darin. Gott spricht zu dir und ermutigt dich. Du findest ein Wort und Gott sagt, dieses Wort ist für dich. Ich spreche zu dir. Du magst viele Worte lesen, aber plötzlich springt eines heraus. Du sagst, oh, Gott hat heute zu mir gesprochen. Und du hast eine Emmaus-Erfahrung, ein warmes Herz. Amen. Wo sind diese Zeiten geblieben? Ich habe neulich die gesamte biblische Erzählung über David gelesen. Das ist nicht mein eigentliches Predigtthema. Ich gebe einfach weiter, was Gott euch sagen möchte. Jedenfalls habe ich die biblische Erzählung über David gelesen. Dort sieht man, dass David frisch aus der Schule Gottes kam, allein mit Gott. Deshalb hatte er nicht die Ängste, die Saul, Jonathan, der Oberbefehlshaber und alle anderen hatten. Sie alle hatten Angst, weil sie auf den Riesen, auf seine Rüstung und seinen großen Speer schauten. David hingegen schaute auf den Herrn der Heerscharen, den Gott der Armeen Israels. Für ihn war Goliath nur ein unbeschnittener Philister, der keinen Bund mit Gott hatte. Er sprach nicht einmal über seinen großen Speer oder seine riesige Größe. Er schaute auf Gott. Das tat David. David vertraute auf Gott. Warum? Weil er frisch aus der Gegenwart Gottes kam. Er war sich Gottes bewusster als des Problems, als der Herausforderung, der du jetzt gegenüberstehst. Wenn du deine Symptome siehst und der Arzt dir dies und das sagt, wie lange es dauern kann, was es werden kann, dann schaust du auf die Rüstung und studierst sie. Du schaust, wie groß und schwer sie ist, du verbringst keine Zeit damit, auf den Herrn zu schauen, über seine Eigenschaften nachzudenken, wie groß er ist und dass er dich liebt. Und deshalb, als David Goliath angriff, sagte er zu den Leuten Israels, der Herr. David gebrauchte den Namen Jehova, den Gott Israels. Als er gegen Goliath antrat, sagte er zu ihm, du kommst zu mir mit Schwert und Speer, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen. Der Herr der Heerscharen. Er benutzte diesen Ausdruck nicht gegenüber den Israeliten. Warum? Weil Heerscharen eine Armee bedeutet, eine himmlische Armee. Plus der Armee Israels. Und der Herr ist der Anführer. Und was sagte er zu Goliath? Der Kampf gehört dem Herrn. Vielleicht hast du gerade ein krankes Kind zu Hause. Vielleicht hast du Schulden, die noch nicht beglichen sind. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft, weil sie düster und beängstigend aussieht. Aber Gott sagt dir, Dieser Kampf gehört nicht dir. Dieser Kampf gehört mir. Nimm deine Hände weg. Lass deine sorgenvollen Gedanken los. Das ist mein Kampf, nicht deiner. Du handelst, denkst, reagierst und planst, als wäre es dein Kampf und deine Verantwortung. Nein, nein, nein. Ich sage dir, was deines ist. Du empfängst die Beute. Du empfängst, was ich erwirken werde. Erinnere dich daran, dass wir mehr als Überwinder sind. Ein Überwinder geht in den Kampf, kämpft bis zur Erschöpfung. Er hat Wunden und blaue Flecken. Und dann geht er nach Hause und bringt das Preisgeld seiner Frau, die schön gepflegt aussieht. Er ist der Überwinder. Sie ist mehr als ein Überwinder. Verstehst du? Hilft das auch, um die Predigt über mehr als Überwinder zu verstehen? Du genießt jetzt die Früchte seiner Arbeit am Kreuz, was er für dich getan hat, weil er dich liebt. Amen. Israel war sich mehr des Riesen bewusst. David war sich mehr des Herrn bewusst. Und ich wünsche mir so sehr, dass in dieser Generation eine Erweckung in den Gemeinden stattfindet. Aber es muss jemand aus der Gegenwart Gottes kommen und den Menschen sagen, schaut, was Gott sucht, ist Glaube an ihn. Er sucht jemanden, der ihm vertraut. Von all den Eigenschaften und der guten Moral, die man im Leben haben kann, ist das, was Gott am meisten begehrt und was ihm am besten gefällt, der Glaube. Jemand, der ihn beim Wort nimmt. Jemand, der eine gute Meinung von Gott hat. Ich liebe die Geschichte von Simsons Mutter, bevor Simson geboren wurde. Der Engel des Herrn kam zu ihnen und sprach zu Manoachs Frau. Ihr Name wurde uns nicht genannt. Manoach ist der Ehemann, Simsons Vater. Der Engel kam zuerst zu ihr und sprach über den Jungen, den sie gebären würde, nämlich Simson. Später sagte Manoach, okay, bete, dass dieser Engel, der zu dir gekommen ist, auch zu mir kommt. Dann erschien der Engel auch ihm und sagte dieselben Dinge, die er zu seiner Frau gesagt hatte. Manoachs erste Reaktion war, oh nein, ich habe den Herrn gesehen. Es ist der Herr. Manchmal ist der Engel des Herrn einfach ein Engel, einer der vielen Engel Gottes. Aber manchmal, besonders wenn von dem Engel des Herrn die Rede ist, bezieht sich das auf das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus vor seiner Menschwerdung. Zum Beispiel als Manoach einen Altar für Brandopfer für den Engel des Herrn baute. Er fragte nach seinem Namen. Und dieser antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? In der alten King James Übersetzung steht, es ist geheimnisvoll. Aber das Wort geheimnisvoll ist eigentlich wunderbar. Und wunderbar ist einer der Namen von Jesus, richtig? Also kann der Engel des Herrn Jesus sein. Manoach sagte, ich habe den Herrn gesehen, wir werden sterben. Aber ich liebe die Antwort seiner Frau. Erinnert ihr euch, was sie sagte? Wenn der Herr uns töten wollte, warum erzählt er uns dann von unserem zukünftigen Sohn und wie wir ihn aufziehen sollen? Der Glaube hat die besten Argumente der Welt. Wir müssen aus dem Glauben heraus argumentieren. Viele von uns überlegen und argumentieren menschlich, von Mensch zu Gott. Gott möchte, dass wir aus seiner Perspektive zu den Menschen hin argumentieren. Und wir leben im Obergemach. Wir sind in Christus, sitzen in den himmlischen Regionen. Wir sehen die Dinge aus Gottes Perspektive. Siehst du all die Probleme in der heutigen Welt? Setz dich ab und zu auf deinen Platz und sag, Gott schaut auf all das und sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Ich wirke alles. Richtig? Selbst die schlechten Dinge, die passieren, sind zwar nicht von Gott initiiert, sondern vom Teufel und den Menschen. Doch Gott sagt, ich wirke alles nach dem Ratschluss meines Willens. Hört ihr zu? Wenn du das weißt und mit ihm sitzt, hast du eine himmlische Perspektive. Amen. Warum sollte Gott uns töten wollen, wenn er uns all diese Dinge gezeigt hat? In jenen Tagen glaubten die Menschen, dass sie sterben würden, wenn sie Gott sehen. Aber ihr Argument ist erstaunlich. Es ist ein Argument aus dem Alten Testament, das abgewandelt auch im Neuen Testament auftaucht. In Römer 8. Gott möchte, dass wir alle diese Haltung haben. Paulus sagt es so. Wer ist es, der uns verurteilen will? Wer hat das Recht, uns zu verurteilen? Wer hat die Macht, uns zu verurteilen? Wer? Christus, der gestorben ist? Ja, vielmehr, der auferweckt ist, der sogar zur Rechten des Vaters sitzt und für dich Fürsprache hält. Schau, warum ist er gestorben? Für dich. Warum ist er zur Rechten des Vaters? Auferstanden von den Toten, verherrlicht. Warum ist er dort? Für dich. Wird er dich verurteilen, wenn er für dich ist? Also, unser Argument heute ist zu sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und das Wort wenn drückt nicht Zweifel aus. Es ist tatsächlich das Wort da. Im Original bedeutet es da, wie zum Beispiel, nun, da du ein Mitglied bist, solltest du dies und jenes tun. Das Wort wenn könnte man so verstehen, dass du gar nicht Mitglied bist. Aber da du bist, lässt keinen Raum für Zweifel. Du bist ein Mitglied. Da Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Es mag vorübergehende Prüfungen und Probleme geben. Aber da Gott für dich ist. Und übrigens, das Wort wer im Originaltext ist eigentlich nicht wer, sondern das Wort was. Und wer ist darin eingeschlossen? Aber das Wort ist was? Welche Krankheit kann gegen dich sein? Amen. Welche Klimaveränderung kann gegen dich sein? Was auch immer es ist, was kann gegen dich sein? Satan? Was kann gegen dich sein? Und der Gedanke dabei ist, was kann erfolgreich gegen dich sein? Gott hat nicht gesagt, dass der Kampf nicht stattfinden wird, dass Goliath nicht kommen wird, dass du nicht von Feinden umzingelt sein wirst, Josaphat. Nein, Gott hat das nie gesagt. Die Israeliten waren umzingelt, Goliath kam. Also, Gott sagt nicht, dass es keinen Kampf geben wird. Okay, ich höre hier besser auf. Den Rest hebe ich mir für nächste Woche auf. Amen. Gefällt es euch bisher? Gott hebt unsere Perspektive höher. Vielleicht, nur vielleicht, schaust du im Moment auf die Rüstung. Schaust auf das Natürliche. Schaust auf das, was deine Augen sehen, weil du zu viel Zeit damit verbringst, Nachrichten zu lesen. Weißt du, ehrlich gesagt, verbringe nicht so viel Zeit damit, Nachrichten zu lesen. Immer wieder, ständig. Es ist die Wiederholung, die tötet. Willst du wissen, was los ist? Die Schlagzeilen genügen. Keine Sorge, du wirst überleben. Hab keine Angst davor, etwas zu verpassen. Kenne einfach die Grundlagen, das Wesentliche. Du wirst überleben. Mach dir keine Sorgen, du wirst nicht zu kurz kommen. Das Problem ist, dass du zu viel Zeit damit verbringst, Nachrichten zu lesen. Damit lädst du die Angst in dein Herz ein. Genau wie Israel. Die Israeliten hatten solche Angst, weil sie Goliath hörten und seine Rüstung sahen. Aber da war ein Junge, der sich nicht von dem leiten ließ, was er sah und hörte. Er verbrachte Zeit mit Gott, okay? Amen? Also argumentiere aus dem Glauben heraus. Wenn Gott uns gerechtfertigt hat, wird er uns jetzt töten? Amen. Es gibt Menschen, die gegen Lehren sind wie Gott will dich heilen, Gott will dich wohlhabend machen. Richtig? Okay, ich stimme zu, es gibt Leute, die solche Lehren missbrauchen. Aber nur weil es Missbrauch von Geld gibt, wirfst du dein Geld nicht weg, oder? Missbrauch wird es immer geben. Wird es Missbrauch im christlichen Dienst geben? Ja. Und es wird ihn auch in Zukunft geben, solange es Menschen gibt und sie noch nicht ihren Auferstehungsleib haben. Wird es Missbrauch in deiner Branche geben? Ja. Wird es Missbrauch unter deinen Freunden geben? Ja. Werden alle deine Freunde in den nächsten 5 Jahren bei dir bleiben? Ich muss dir leider sagen, dass nicht alle im gleichen Geist bei dir bleiben werden, okay? Freunde kommen, Freunde gehen. Neue Ebenen, neue Freunde. Manche Freunde können die neue Ebene, auf der du bist, nicht erreichen. Manche Freunde können den Ruf Gottes in deinem Leben nicht verstehen. Sie waren für eine gewisse Zeit da, aber wenn sie gehen, verabschiede dich und heiße die neuen Freunde willkommen, die Gott für dich hat. Und Gott tut etwas Neues. Hör auf die Vergangenheit zu schauen. Weißt du, ich kann mir vorstellen, wie der Prophet Samuel weinte, als er erkannte, dass Gott Saul verworfen hatte. Warum? Weil Saul der erste König war, den er als Prophet gesalbt hatte. Und er sah Saul, als dieser noch demütig war. Er sah Saul, als dieser ein junger Mann war. Am Tag seiner Krönung versteckte sich Saul beim Gepäck des Lagers. Er wollte nicht gekrönt werden. Was ist aus Saul geworden? Nach einigen Jahren steckte er die Hände in die Taschen, spielte mit seiner Krone und sagte immer wieder: Ich bin der König. Wo ist der demütige junge Mann, der sich bei dem Gepäck versteckte? Deshalb sage ich dir, du musst auf den Herrn warten und erkennen, dass du aus dir selbst heraus nichts bist. Alles, was du hast, kommt von ihm. Jemand versuchte, Johannes den Täufer eifersüchtig zu machen, indem er sagte: Hey, die Jünger von Jesus taufen mehr Menschen als wir. Dein Name ist Johannes der Täufer und dieser ist Jesus von Nazareth. Und seine Jünger taufen mehr Menschen. Johannes, der Täufer, was sagst du dazu? Weißt du, was er sagte? Und das ist etwas Gutes, das du in deinem Herzen bewahren solltest. Immer wenn der Teufel versucht, dich mit Eifersucht zu verführen, bewahre dies in deinem Herzen. Blogge nicht über andere, sprich nicht über sie, greife sie nicht an. Dein Leben ist zu wertvoll, zu kurz. Selbst wenn es 120 Jahre dauert, ist es im Vergleich zur Ewigkeit zu kurz, um Zeit damit zu verbringen, andere Menschen zu beobachten. Baue dein Haus. Verschwende deine Energie nicht, um andere zu zerstören. Und du kannst nicht zerstören, wenn Gott für sie ist. Baue dein Haus. Amen. Verschwende deine Energien nicht für solche Dinge. Der arme Samuel, ich kann ihn verstehen. Der erste König, den er gesalbt hatte. Und nach einigen Jahren bläst er sich auf. Er spreizt seine Federn wie ein Pfau. Er bildet sich etwas auf sich ein und gehorchte Gott nicht. Er behielt das Beste für sich. Was ist aus diesem König geworden? Wo ist die Demut? Weißt du, woher ich weiß, dass Samuel trauerte? Weil die Bibel sagt, dass Gott zu Samuel sagte: Wie lange willst du noch trauern, Samuel? Wie lange wirst du um Saul trauern? Fülle dein Horn. Geh, ich habe mir einen Sohn von Isai ausersehen. Siehst du, Samuel hatte David noch nicht gesehen. David war größer als Saul. Wenn er die Schönheit Davids gesehen hätte, hätte er keine Träne wegen Saul vergossen. David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Wenn du etwas verloren hast, hat Gott etwas Besseres für dich. Du magst denken, dass du Saul verloren hast, aber er hatte viele Fehler, viele Probleme. Es gibt einen David in der Zukunft, aber nur Gott kann das. Und Gott sagt: Ich habe mir einen Sohn ausersehen. Gnade bedeutet Versorgung. Ich habe mir einen Sohn unter den Söhnen Isais ausersehen. Also, wenn du einen Verlust erlebst, vergiss nicht, dass du den Geber nicht verloren hast. Er wird weiterhin versorgen. Es gibt immer noch Versorgung. Amen. Amen. Schauen wir uns David an. Nach einigen Jahren wurde auch er König. Richtig? Jetzt will ich zu dem kommen, was der Herr mir über euch gesagt hat. Aber ich erzähle euch eine wahre Geschichte, so wie Jesus es tat. Ihr sagt mir dann, was er mir über euch sagt, okay? Wenn ich euch sage, fühlt euch nicht angegriffen und denkt: Nun, Pastor, ich habe Zeit mit Gott verbracht. Ich habe keine koreanischen Serien geschaut wie Pastor Lawrence. Ich weiß nicht, ob er das tut oder nicht. Aber ich denke, wenn Gott zu einer Gemeinde spricht, spricht er im Allgemeinen, wie bei den 7 Gemeinden im Buch der Offenbarung. Ich bin sicher, dass einige der Gemeindemitglieder leidenschaftlich für den Herrn waren und ihre erste Liebe nicht verloren hatten. Dennoch sagt der Herr in allgemeiner Weise, dass sie ihre erste Liebe verlassen hätten, weil viele von ihnen darunter litten. Nach einigen Jahren wurde David von König Saul verfolgt. Wegen seines Sieges über Goliath war Saul extrem eifersüchtig, sogar mordlustig. Er jagte David, um ihn zu töten. Erinnert ihr euch? David floh durch die Wüste und schrieb einige der schönsten Lieder und Psalmen in dieser Zeit. Aber es gab einen Moment in Davids Leben, in dem er realisierte, okay, ich werde verfolgt. David verlor die Vision, die der Prophet über ihn ausgesprochen hatte. Er vergaß, was Gott gesagt hatte. Er verlor das logische Glaubensdenken von Manoachs Frau. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott all das für uns getan hat und unser Opfer angenommen hat, warum sollte er uns töten wollen und uns sagen, wie wir einen Jungen großziehen sollen? Wenn er uns töten würde, könnten wir keinen Jungen großziehen, richtig? Diese Logik ist erstaunlich. Sie argumentierte von Gott herab zu ihrem Mann. David verlor dieses Denken. Ich möchte euch zeigen, dass es möglich ist, einmal im Glauben stark zu sein und dann in einem anderen Moment schwach zu werden. Als David vor Saul floh, kam er in ein Lager der Priester und sagte, habt ihr Brot für mich und meine Männer? Der Priester antwortete, ja, hier ist etwas Brot. Danke, und übrigens, habt ihr eine Waffe? Was meinst du, David? David brauchte doch eigentlich keine Waffe. Als er gegen Goliath kämpfte, hatte er keine Waffe. Er hatte eine Schleuder, ja. Aber das war keine richtige Waffe für eine Schlacht. Eher etwas für Tiere. Er hatte eine Schleuder und einen Hirtenstab. Der König wollte ihm seine Rüstung anziehen. Aber David lehnte ab und sagte, ich komme im Namen des Herrn der Heerscharen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht materiell. Aber ich sage euch, sie sind kraftvoll. Aber was passierte mit David? Nach einigen Jahren des Fliehens vor Saul, in der Wüste. Vielleicht sind wir gerade jetzt an diesem Punkt. Hast du eine Waffe? Unser Blick ist nicht mehr auf den Herrn gerichtet. Wir schauen auf unsere Feinde, die uns verfolgen. Wir lesen all die negativen E-Mails, hören die giftigen Berichte und lesen die Kommentare. Ich sagte meinem Sohn neulich, lies keine Kommentare. Und ich bedauere Kinder, die zu früh ein Smartphone haben. Wann sollten wir es ihnen geben? Fragt den Herrn. Was passierte also? David wurde von Saul gejagt. Rein menschlich gesehen kann man Davids Sichtweise natürlich nachvollziehen. Aber erinnere dich an das Terebintental, wo ein junger, unerfahrener Junge ohne Rüstung gegen einen erfahrenen Krieger mit langer Lanze kämpfte. Deine Logik würde sagen, es ist ein ungleicher Kampf, oder? Aber dabei berücksichtigen wir Gott nicht. Wir lassen Gott aus der Gleichung heraus. Das ist das Problem. Hier ließ David Gott aus der Gleichung heraus. Hast du ein Schwert? Oh ja, ein unvergleichliches. Weißt du, welches Schwert es war? Der Priester sagte, Goliaths Schwert ist bei mir. Goliaths Schwert. Und David sagte, wow, gib mir dieses Schwert. Ein besseres Schwert gibt es nicht. Moment mal, erinnerst du dich, als Goliath dieses Schwert hielt? Es hat ihm nicht geholfen. Du hast ihn getötet, weil du im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Armeen Israels, gegen ihn angetreten bist. Was hat ihm sein Schwert genützt? Und jetzt sagst du, ein besseres Schwert gibt es nicht? Das kann uns allen passieren. Vielleicht stellen wir fest, dass wir nun negativer reden als früher. Wir haben uns negativ verändert, weil unser Glaube nachgelassen hat. Wir haben Gott nicht mehr so im Blick. Wir sehen nicht mehr seine Schönheit und Herrlichkeit. Deshalb sind unsere Sorgen, Ängste und Befürchtungen größer geworden. Wenn uns jemand ermutigt, mehr Glauben zu haben, denken wir vielleicht, leicht gesagt, aber man muss auch pragmatisch sein. Als ob Glaube nicht praxisbezogen wäre. Aber wenn Glaube uns all diese Siege und Antworten bringt, ist er das Praktikabelste, was wir tun können. Glaubst du, die Welt hat die Antwort? Glaubst du, künstliche Intelligenz hat die Antwort? okay, dieses neue Ding mit KI. Ich sage nicht, dass man es nicht benutzen soll. Nein, ich habe selbst ChatGPT als App. Ich habe kein Problem damit. Manchmal nutze ich es für allgemeine Fragen über Politik oder Spenden oder ähnliche Themen. Aber ich frage ChatGPT nicht nach geistlichen Dingen. Okay. Warum nicht? Weil es sich um geistliche Angelegenheiten handelt. Zum Beispiel gab es in den letzten Jahren eine auffällige Attacke, die ich und auch meine Frau bemerkt haben. Gerade hat sie wieder erwähnt, dass es ihr aufgefallen war. Ein Mann Gottes aus Brasilien, ein Pastor mit tausenden Gemeinden, hat das ebenfalls bemerkt, ohne dass wir vorher darüber gesprochen hatten. Er sagte, ich habe diesen Trend bemerkt. Wie gesagt, wir haben vorher nicht darüber gesprochen. Es ist ein dämonischer Angriff gegen Frauen, die schwanger werden wollen. In der Gemeinde. Es scheint, als ob der Teufel Angst vor dem hat, was in der Zukunft kommt. Ist euch das auch schon aufgefallen? Immer mehr Frauen haben Probleme oder Herausforderungen in diesem Bereich. Sie sind fruchtbar, gesund und jung. Ihre Ehemänner auch. Manche haben vielleicht medizinische Probleme. Aber oft sagt der Arzt, es ist alles in Ordnung. Selbst wenn man künstliche Befruchtung in Betracht zieht. Künstliche Befruchtung ist übrigens völlig in Ordnung, denn am Ende ist es Gott, der Leben gibt. Du kannst jeden Arzt fragen, der künstliche Befruchtung durchführt. Sie hoffen, dass es klappt, aber oft tut es das nicht. Nur Gott kann es geschehen lassen. Ich bin also nicht gegen künstliche Befruchtung, okay? Ich möchte der Gemeinde nur sagen, dass es einen Angriff gibt, und zwar weltweit. Der brasilianische Pastor erzählte mir, dass er für immer mehr Frauen mit diesen Herausforderungen betet. Meine Frau traf eine Gruppe von Frauen in unserer Gemeinde, und eine der Hauptherausforderungen scheint dieser Bereich zu sein. Es ist eine geistliche Angelegenheit, und wir können keine fleischlichen, materiellen Waffen gegen geistliche Feinde einsetzen. Okay, ich sollte wohl zur eigentlichen Predigt kommen. Soll ich das predigen, was ich vorbereitet habe, oder euch prophetisch sagen, was kommen wird? Denn die Bibel kündigt für die letzten Tage an, und es wird geschehen. Paulus schrieb an Timotheus. Die letzten Briefe von Paulus sind 1. und 2. Timotheus, richtig? Natürlich kommt 2. Timotheus als letztes, und er sagte, gefährliche Tage kommen. Er sagte das nicht wegen der Erfindung von Atomwaffen oder deren Einsatz. Nein. Er sagte, gefährliche Tage kommen, weil die Menschen selbst verliebt sein werden. Also, da siehst du es. Gefährliche Zeiten werden von Menschen geschaffen. Wenn der Mensch sich ändert, ändern sich die Umstände. All diese Klimaveränderungen lassen sich auf die Sünde der Menschen zurückführen. Wenn der Mensch sich ändert, wird alles besser. Ich habe früher für einen Pastor namens Holger in Norwegen gepredigt. Erinnert sich hier jemand an Pastor Holger? Wir hatten eine großartige Zeit in Norwegen. Es gibt ein Foto von mir, wie ich im Schnee stehe, während es schneit und Musik spielt. Das ist ein altes Lied. Das war in seiner Gemeinde, kurz vor einem Gottesdienst. Ich liebe dieses Foto, weil es so schön ist. Und ich liebe Schnee. Es schneite während meiner Predigt, während des Gebetstreffens. Nun hatte Pastor Holger einen Freund, der Sicherheitsmann war. Er sah furchteinflößend aus, hatte überall Tattoos und einen gefährlich aussehenden Hund. Was war das für ein Hund, ein Dobermann? Jedenfalls ein sehr furchteinflößender Hund. Der Hund war immer bei ihm und ging mit ihm in den Gottesdienst. Ich war sehr fasziniert von diesem Hund. Ich fragte Pastor Holger nach dem Mann, wer ist das? Oh, der? Dann erwähnte er seinen Namen. Erinnert sich jemand von euch an seinen Namen? Es war ein lustiger Name. Er erzählte mir, dass dieser Mann früher ein berüchtigter Gangster war und dass die Polizei ihn gut kannte. Das war in Oslo, der Hauptstadt von Norwegen. Und besonders die Polizei in Oslo kannte ihn gut. Wenn sie ihn festnehmen wollten, kamen sie in voller Ausrüstung und schwer bewaffnet. Ich war besorgt, weil ich an diesem Tag der Gastredner war und nicht wollte, dass der Hund losgelassen wird. Hunde können gefährlich werden und das wollte ich nicht erleben. Hunde können ja auch Tollwut haben oder zu einem Zombie werden oder was auch immer. Der Hund sah furchteinflößend aus, wirklich furchteinflößend. Während ich predigte, sah ich den Mann an. Er lächelte, nickte und sagte Amen. Später erzählte mir Pastor Holger seine Geschichte. Er sagte, niemand konnte diesen Mann ändern. Aber eines Tages predigte ich und er war da. Er war eigentlich gekommen, um mich herauszufordern, zusammen mit seiner Gang und seinem Hund. Er benutzte seinen Hund, um Menschen einzuschüchtern. Es war ein scharfer Hund. Die beiden waren scharf, Hund und Herrchen. Als ich nach der Predigt einen Aufruf machte, es war ein Gnadenaufruf, kam er nach vorne. Nur die Gnade kann verhärtete Kriminelle berühren. Er gab sein Leben Jesus und wurde gerettet. Gott rettet. Das Erstaunliche, Pastor Prince, ist, dass sich nicht nur der Mann änderte, sondern auch sein Hund. Der Hund, der vorher so gefährlich war, ein scharfer, furchteinflößender Dobermann, wurde sanftmütig. Man konnte ihn anfassen. Er war sehr freundlich. Das zeigt, wenn sich das Herrchen verändert, verändert sich auch sein Hund. Was ich damit sagen will, ist, dass sich auch das Tierreich verändert, wenn der Mensch sich verändert. Es wirkt sich sogar auf die Tiere aus. Sogar die Umwelt und das Klima verändern sich. Manchmal denke ich, dass das Klima reagiert, weil der Schöpfer aller Dinge das Klima und alles auf der Erde gemacht hat. Wenn wir rebellieren und das System durcheinander bringen, wie wenn man Wasser in den Benzintank füllt, dann wird es nicht funktionieren. Du kannst sagen, mir egal, all dieses Gerede über Gottes Gesetze und seine Wege. Ich will die Dinge auf meine Weise machen. Du füllst Wasser in den Benzintank, aber du wirst dich nicht vom Fleck bewegen. Das ist ein unverrückbares Gesetz. Ja. Ja, so ist das. Manche Dinge kannst du nicht brechen. Sie brechen dich. Diese Gesetze wurden lange vor deiner Geburt festgelegt. Das System der Welt entspricht dem, der durch die Propheten in vergangenen Zeiten zu den Vätern gesprochen hat und in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn, den Erben aller Dinge, durch den er auch das Universum gemacht hat. Er weiß, wie alles funktioniert. Wenn wir denken, dass Christus und ihm zu folgen gegen die Welt geht, dann ist das ein Missverständnis. Die Weltlichkeit, gegen die wir stehen, ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Wenn jemand sagt, sei nicht weltlich, bedeutet das nicht, dass du moderne Erfindungen wie KI ablehnen sollst. Es gibt Kulturen, die keine Autos fahren, um nicht weltlich zu werden. Und wir respektieren das. Manche von ihnen haben eine enge Beziehung zu Gott. Aber Weltlichkeit zeichnet sich nicht in der Art aus, wie man seine Haare bindet oder welche Technologie man benutzt. Das ist nicht Weltlichkeit, okay? Weltlichkeit ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Das kommt nicht vom himmlischen Vater, sondern von der Welt. Weißt du, was Gott dazu sagt? Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das bedeutet nicht, dass er den Vater nicht liebt. Einige lesen diesen Vers und sagen, wenn du die Welt liebst, bedeutet das, dass du den Vater nicht liebst. Das steht da aber nicht. Lies genau. Wenn jemand die Welt liebt, Fleischeslust, Augenlust, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Bei der Fleischeslust wird meistens die Pornografie als Beispiel aufgeführt. Warum haben Menschen Probleme mit Pornografie? Warum? Das ist Weltlichkeit. Warum haben Menschen Probleme damit? Weil die Liebe des Vaters nicht in ihnen ist. Sie sind sich nicht bewusst, wie sehr sie geliebt sind. Viele, die Probleme mit Pornografie haben, waren in ihrer Kindheit oft einsam und haben die Liebe ihres irdischen Vaters nicht erfahren. Ich spreche hier von irdischen Vätern, aber der Vers spricht von der Liebe des himmlischen Vaters, die größer ist als jede andere Liebe. Richtig? Es hängt von der Liebe des Vaters ab. Es geht hier nicht mal um die Liebe der Mutter, sondern um die Liebe des Vaters. Wenn der Vater hart zu seinem Kind ist, kann das Kind in sexueller Hinsicht beeinflussen. Väter spielen eine wichtige Rolle. Wir sehen oft nur das Endergebnis. Natürlich ist jeder verantwortlich. Und man könnte sagen, Pastor, du sagst ihnen einfach, sie sollen Buße tun. Ja, aber ich spreche über die Wurzel des Problems. Sexuelle Süchte und sexuelle Probleme haben oft ihre Ursache in Gefühlen der Ablehnung. Das ist sogar psychologisch bewiesen. Es fehlt die Liebe des Vaters. Das wurde von weltlichen Psychiatern nachgewiesen, nicht von Christen. Von Nicht-Christen. Umso mehr gilt dies für die Liebe des himmlischen Vaters. Gott hat eine Armee von Predigern aufgestellt, die die Lieblichkeit von Jesus, das vollendete Werk von Jesus und die Liebe des Vaters aufzeigen. Auch dein Kind, dein Sohn, der heranwächst, braucht die Liebe des Vaters. Väter, ihr habt eine Rolle, die Mütter nicht einnehmen können. Gott hat euch beide dazu bestimmt, die Kinder zu erziehen. Eure Aufgabe ist es, eure Kinder mit Liebe zu erziehen. Die Bibel rät, provoziert eure Kinder nicht zum Zorn. Unsere Tendenz ist es, unsere Kinder zum Zorn zu reizen. Das ist die väterliche Seite. Die mütterliche Seite ist meist sehr fürsorglich und macht diesen Fehler seltener. In der Bibel steht mehrfach, sei es in Epheser oder Kolosser, wenn es um Väter geht, provoziert eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist sehr leicht zu verstehen. Warum? Menschen, die dich wütend machen, sind meistens diejenigen, die dir wichtig sind. Diejenigen, die dir egal sind, machen dich nicht wirklich wütend. Eine Frau wird gerade deshalb manchmal so wütend auf ihren Mann, weil sie viel in die Beziehung investiert hat. Und umgekehrt gilt das Gleiche für den Mann. Menschen, die dir nicht wichtig sind, machen dich nicht lange wütend. Vielleicht wirst du auf der Straße wütend, wenn jemand dir den Weg abschneidet. Dann möchtest du am liebsten aufs Auto des anderen Fahrers springen und sagen, Hallo! Oder was auch immer. Aber die Wut hält nicht länger als einen Tag an. Bei Menschen, die dir wichtig sind, kann die Wut länger anhalten. Die Bibel sagt, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Mit anderen Worten, legt euch nicht mit Wut im Bauch schlafen. Hier blicken mich einige ernste Gesichter an. Ich sag's noch einmal, lasst die Sonne heute nicht über deinem Zorn untergehen, okay? Draußen gibt's keine Sonne mehr, sie ist bereits untergegangen. Also werden wir immer noch wütend, oder? Aber worauf die Bibel hinaus will, wenn sie von Fleischeslust, Augenlust und dem Hochmut des Lebens spricht, die Augenlust ist Habsucht. Du willst Dinge haben, von denen du weißt, dass du sie nicht haben solltest. Diese Dinge zerstören dein Glück und deinen Frieden. Seid ihr bei mir? Ich möchte euch sagen, dass ihr Teil des Dienstes seid, den Gott mir damals gezeigt hat. Mein Dienst ist nicht nur eine persönliche Berufung vom Herrn, sondern wurde auch von anerkannten Männern und Frauen Gottes bestätigt. Okay? Also, ihr seid Teil dieser Gemeinde. Warum? Weil wir alle denselben Ruf haben. Jeder von euch hat eine spezielle Berufung und Aufgabe von Gott, um das zu unterstützen, was Gott auch in mir und durch mich tut. Es ist keine Ein-Mann-Show. Alle Pastoren hier haben dieselbe Stimme. Habt ihr bemerkt, dass es in den letzten Wochen oft so klingt, als ob Pastor Prince spricht, wenn die anderen Pastoren predigen? Was meinst du? Außer bei wem? Pastor Mark. Naja, Pastor Mark ist manchmal etwas anders. Aber er kann sehr prophetisch sein. Ich liebe es, wenn er lacht. Ich glaube, er wirkt am meisten, wenn er lacht. Gott hat uns alle zusammengeführt. Wir sind an verschiedenen Orten aufgewachsen. Ich wurde in Singapur geboren und bin ein singapurischer Staatsbürger, aber mein Vater hat 8 Jahre in Malaysia gearbeitet. Stellt euch vor, wie Gott uns alle an verschiedenen Orten gesehen und uns hierher gebracht hat. Gott hat vorausgesehen, dass du geboren wirst. Die Bibel sagt, dass Gott dich kannte, bevor du geboren wurdest. Du bist kein Zufall. Selbst wenn deine Empfängnis als Unfall angesehen wird oder sogar als unmoralisch, bist du kein Zufall. Wo es Leben gibt, da hat Gott einen Geist eingehaucht. Gott wählt aus und setzt einen Geist in den Menschen. Amen. Ich habe über die Frauen gesprochen, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Wir haben uns nicht darüber ausgetauscht, aber als ich den Pastor aus Brasilien traf, erwähnte er das plötzlich. Wendy hat in letzter Zeit mit einigen Frauen aus unserer Gemeinde gesprochen, die damit zu kämpfen haben. Auch wir wissen, wie es ist, ein Kind zu verlieren. Vor Justin hatten wir ein Kind, das nach einigen Wochen der Schwangerschaft keinen Herzschlag mehr hatte. Wir wissen also, wie das ist. Es wäre dieses Jahr 16 geworden. Ich weiß, der Herr hat zugelassen, dass ich das erlebt habe, damit ich aus einer Position des Mitgefühls heraus dienen kann. Alles in deinem Leben dient einem höheren Zweck. Es geht nicht darum, Geld zu haben und noch mehr Geld, ein Haus und ein noch größeres Haus zu haben. Du wirst dich an all diese Dinge gewöhnen, an jedes Gadget, an jedes neue Smartphone. Nach einer Zeit gewöhnst du dich dran. An jede schöne Kleidung. Es ist eine Illusion zu glauben, dass du glücklicher sein wirst, wenn du all das hast. Lebe nach deinen Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass du in einem kleinen Haus leben musst, aber du solltest einen Ort haben, den du zu Hause nennen kannst, okay? Ein Ort, an dem du glücklich bist. Aber was wirklich glücklich macht, ist die Familie und die Erinnerungen, die du dort schaffst. Selbst ein kleines Zuhause mit vielen Erinnerungen ist schwer zu verlassen. Es sind die Erinnerungen, die zählen. Wenn ich allein unterwegs bin, liebe ich es zwar, Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Der Herr versteht, was ich meine. Aber ich vermisse meine Familie. Ich sehe viele Attraktionen und interessante Orte, besonders Museen. Ich bin ein großer Museumsfan. Ich liebe alte Dinge. Deshalb bin ich so gerne mit euch zusammen. Habt ihr schon mal den folgenden guten Rat gehört? Wenn du jemanden heiraten willst, der dich im Alter noch mehr schätzt, dann heirate einen Archäologen. Ich krieg gleich noch die Kurve, okay? Ich glaube, dass Gott eine Lösung hat. Aber ihr müsst eines verstehen, wenn es um Frauen mit diesen Herausforderungen geht. Ich habe darüber nachgedacht. Wenn das andere Kind geboren worden wäre, hätte ich jetzt eine erwachsene Tochter in ihren 20ern und vielleicht einen Teenie-Sohn. Aber nun kommt mein Sohn jetzt erst in die Teenager-Jahre. Der Herr sprach zu mir: Alles in deinem Leben ist nicht deine Wahl. Dein Leben soll meine Herrlichkeit und meine Pläne und Absichten widerspiegeln. Ich glaube, ich habe eine ältere Tochter, damit niemand sagen kann, du hast keine ältere Tochter, du verstehst nicht, was Teenager durchmachen. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Und jetzt habe ich einen Sohn, und ihr habt mich auf dieser Reise begleitet, von den Kleinkindjahren an, während viele unserer jungen Leute auch kleine Kinder hatten. Fragt nicht nach meinem Alter. Gott hat es so eingerichtet, dass ich ein sehr junges Kind und eine ältere Tochter habe. So kann ich nicht nur das Wort predigen, sondern auch aus Erfahrung sprechen. Über Teenager, Kleinkinder und junge Leute. Viele Menschen vergessen, wie es ist, ein Kind zu Hause zu haben, wenn sie älter werden. Aber für mich ist es noch frisch. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich nachts aufgestanden bin, weil das Kind die ganze Zeit geweint hat. Ich kann mich in Eltern hineinversetzen. Ich kann mich in Leiter hineinversetzen. Dadurch habe ich mehr Mitgefühl mit euch allen. Mein Leben ist also ein Dienst in seinen Händen. Dasselbe gilt für euch. Jeder von euch hat eine Berufung von Gott. Ihr seid wie ein Puzzlestück, das das Gesamtbild vervollständigt. Es geht nicht nur um Pastor Prince. Alles, was ich durchgemacht habe, dient dazu, eine Gemeinde zu leiten. Eine Gemeinde besteht aus Menschen mit spezifischen Berufungen von Gott. Und es ist wichtig, dass ihr diese Berufung erfüllt. Die Zeit vergeht, nutzt sie. Merkt ihr, dass mit jedem Sonntag, der vergeht, das Ende des Jahres näher rückt? Weihnachten kommt bald wieder. Wir haben gerade das Jahr des Lebens im Obergemach gefeiert und jetzt ist schon die Hälfte des Jahres vorbei. Neulich hörte ich Jets über uns fliegen und mein Sohn sagte, oh, der Nationalfeiertag kommt wieder. Ich dachte, der Nationalfeiertag? Schon wieder? Das war doch gerade erst. Und Justins Schule war letztes Jahr bei der Probe dabei. Es fühlt sich an, als wäre das erst ein paar Wochen her. Die Zeit vergeht schnell. Ehe man sich's versieht, ist man 40. Ehe man sich's versieht, ist man 50 oder 60. Und ehe man sich's versieht, ist man, wie unser Gastredner neulich sagte, jetzt 70. Richtig? Und dann ist man, wie Pastor Mark, 80. Die Zeit vergeht einfach. Wann wirst du dem Herrn dienen? Oh, ich diene dem Herrn schon, Pastor. Hast du wirklich das Gefühl, einen Zweck zu erfüllen? Egal, ob du Banker, Lehrer oder Händler bist? Oder was auch immer, ein YouTuber. Heutzutage muss man das erwähnen. Ich bin YouTuber. Gib dir etwas Zeit, okay? Wenn du ein YouTuber bist und niemand dir folgt, dann ist es wirklich nur YouTube. Dann bist du allein in der Tube. Wir sagen den Leuten, kommt her, wir brauchen Freiwillige zum Singen. Zumindest solltest du singen können, bevor du dich freiwillig meldest. Amen. Es gibt immer Leute, die glauben, sie könnten singen. Und ihre Freunde lieben sie zu sehr, um ihnen die Wahrheit zu sagen. Also, wenn wir neue Sänger suchen, sollten sie zumindest einen Ton halten können. Wisst ihr, was ich meine? Gott hat für jeden von euch eine Gabe. Fangt an, sie zu nutzen. Engagiert euch. Pastor, ich habe Angst. Die Zeit ist kostbar. Ich versuche, Zeit zu sparen. Ich spare Zeit. Deshalb schaue ich von zu Hause aus zu. Weil es spart Zeit. Und ich kann vieles gleichzeitig machen. Wie essen oder meine koreanischen Serien schauen. Ich kann vieles unter einen Hut bringen. Ich versuche, so viel Zeit wie möglich zu sparen. Sie versuchen, Zeit zu sparen. Selbst den Weg zum Gottesdienst wollen sie sich sparen. Aber wisst ihr, was Jesus über das Sparen sagte? Wenn du Zeit nur für dich selbst sparst, wirst du sie verlieren. Jesus sagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Man stellt fest, es ist ein himmlisches Paradoxon. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Mit anderen Worten, selbst die Fahrt hierher ist vom Herrn vermerkt. Du wirst sie nicht verlieren, wenn du sie um seinetwillen unternimmst. Wenn du nur hierher kommst, weil du einen Geschäftstermin hast und dann wieder nach Hause musst, verlierst du, weil du versuchst, deine eigene Zeit zu sparen. Meinte Jesus das nur im übertragenen Sinn? Nein, es ist schlichtweg die Wahrheit. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was verlierst du? Zeit, Beziehungen vielleicht, weil du mehr Zeit investierst. Aber im Wort des Herrn heißt es, diene dem Herrn. Stelle sicher, dass der Herr im Mittelpunkt steht und nicht das Lob der Menschen. Diene Gott nicht, um Anerkennung von Menschen zu erhaschen. Ich sage den Leuten immer, die hier im Gottesdienst vorne stehen, wisst ihr, dass es hier besonders herausfordernd ist, dem Herrn zu dienen? Es gibt mehr ungute Gründe, dem Herrn zu dienen, weil die Leute euch sehen. Deshalb fordern wir mehr von euch. Höhere Moral, mehr Vorbildlichkeit. Warum? Weil die Leute denken, dass sie mit jemandem, der auf dieser Bühne steht, sicher Geschäfte machen können, weil die Pastoren ihnen vertrauen. Einige Leute können singen, aber deshalb kann man ihnen noch nicht vertrauen. In diesem Sinne ist es heute Familienzeit, okay? Ich spreche hier zu euch wie zu einer Familie. Ist das in Ordnung? Meine Predigt steckt auch irgendwo da drin. Seid ihr noch bei mir? Also für mich ist es so, ich bin in meinem Dienst nicht zufrieden mit einfachen Antworten. Warum ist das passiert? Die typische Antwort wäre, Gott hat es in seiner Souveränität geschehen lassen. Aber ich möchte wissen, warum es passiert ist, also suche ich den Herrn und dann bekomme ich viele Antworten von ihm. Ich bete viel und erhalte viele Antworten vom Herrn. Übrigens, ich habe für viele unfruchtbare Frauen gebetet und die Pastoren hier können es bestätigen. Durch die Gnade Gottes haben viele von ihnen jetzt Kinder. Ich habe in verschiedenen Situationen prophezeit, sogar über euer Leben bei einer Freizeit. Erinnert ihr euch? Sogar bevor es in ihren Herzen und Gedanken war, ein weiteres Kind zu haben, sagte ich, ich sehe einen Jungen, einen entzückenden Jungen, ein Baby. Bei einer Freizeit habe ich über Matthew und June prophezeit, dass sie einen Jungen bekommen werden. Oft prophezeie ich, bevor es passiert, und in vielen Fällen trifft es ein. Aber es gibt Fälle, wie meine Frau es mir erzählt hat und wie ich es sehe und was Pastoren auf der ganzen Welt berichten, mit vielen Herausforderungen in diesem Bereich. Ich sage euch, der Teufel hat große Angst vor der nächsten Generation. Diese Generation und die nächste Generation. Könnte es sein, dass er viele Engelsaktivitäten in diesen letzten Tagen sieht, weil Jesus wiederkommt? Jesus kommt für uns wieder. Amen. Und der Teufel weiß es. Nun sagst du, niemand kennt den Tag oder die Stunde. Ja, das stimmt. Niemand kennt den Tag oder die Stunde. Aber es gibt Zeiten, in denen man Aktivitäten spüren kann. Und Dämonen können das sehen, richtig? Zum Beispiel, wie wussten sie, dass es der Kairos-Moment für die Geburt von Mose war? Warum ließ der Pharao alle hebräischen Kinder töten? Weil der Teufel wusste, ich sehe viele Aktivitäten. Das bedeutet, dass ein Kind geboren wird, das meine Pläne und Absichten gegen Israel und den Messias zunichte machen könnte. Könnte sein. Aber er ist nicht allwissend, er wusste es nicht genau. Also ließ er durch den Pharao alle neugeborenen Babys töten. Aber Mose wurde bewahrt. Er trieb im Schilf. Und er wurde nicht nur bewahrt, sondern Gott ließ die Tochter des Pharaos ihn als ihren Sohn adoptieren. Und die Mutter von Mose erhielt ein Gehalt, um sich um ihren eigenen Sohn zu kümmern. Mose wurde zu seiner leiblichen Mutter geschickt und sie wurde dafür bezahlt. Wenn du die Dinge auf Gottes Weise machst, wirst du mehr belohnt als die Menschen der Welt. Sie kümmern sich um ihre Kinder aus Liebe, aber du wirst dafür bezahlt. Solche Dinge werden dir passieren. Du verlierst nichts, was du dem Herrn gibst. Wenn du Geld für den Herrn gibst, verlierst du es nicht. Wenn du es tust, um anzugeben oder deinen Namen irgendwo zu sehen, ist das etwas anderes. Aber wenn du es für den Herrn tust, wirst du niemals verlieren, was du gibst. War es nicht der Märtyrer Jim Elliot, der sagte, er ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann? Es gibt nur ein Leben, das man für Christus leben kann. Das hier ist es. Wie viele von euch haben Autos? Ihr versucht, euer Auto so lange wie möglich gut in Schuss zu halten. Oder? Warum? Warum ist euer Auto wichtig? Um es den Leuten zu zeigen? Nein, sicher nicht. Es ist wichtig, weil es euch transportiert, richtig? Wenn das Auto gut aussieht, ihr aber das Innere nicht mögt, weil es unbequem ist und die Funktionen nicht passen, dann ist es nicht das, was ihr wollt. Ihr wollt ein Auto, das von außen gut aussieht und von innen bequem und funktional ist, weil es euch befördert. Denkt mal darüber nach. Glaube ist die beste Logik. Wenn Gott uns töten wollte, warum würde er uns dann von dem Baby erzählen und wie wir es aufziehen sollen? Der Glaube hat erstaunliche Argumente. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer kann dich verurteilen, wenn Christus für dich gestorben ist? Würde Christus dich verurteilen, obgleich er für dich gestorben ist? Nein. Überleg mal. Wenn dein Körper der Tempel Gottes ist, wird Gott sich dann nicht um deinen Körper kümmern? Natürlich. Aber Gott möchte nicht, dass du seinen Tempel missbrauchst. Gott möchte nicht, dass du seinen Tempel missbrauchst, sei es durch Rauchen, übermäßiges Essen oder Trinken oder andere Exzesse. Dein Körper ist auch nicht für sexuelle Ausschweifungen mit beliebigen Partnern gedacht. Denn auch das hat seine eigenen vorgegebenen Konsequenzen. Je mehr du es tust, desto weniger genießt du es. Immer weniger und weniger und weniger. Die Menschen, die diese Dinge tun, genießen es nicht wirklich. Sie haben das wahre Vergnügen verloren. Wenn du dein Leben um des Herrn willen verlierst, wirst du es finden. Verlorene Herrlichkeit, verlorene Süße, verlorene gute Tage, sie werden zurückkommen. Wenn Gott sagt, ich werde dir die Jahre zurückgeben, die die Heuschrecken gefressen haben, dann fragt man sich, wie Gott Jahre wiederherstellen kann. Aber ich habe gelernt, so etwas nicht in Frage zu stellen. Seine Antwort ist immer, ich bin der Herr. Das ist immer die Antwort, ich bin der Herr. Amen. Die Menschen in der Welt versuchen, alles zu erklären. Du glaubst wirklich, dass ein Wal Jonah verschluckt hat? Hey, hör zu. Wenn Gott in der Bibel gesagt hätte, dass Jonah den Wal verschluckt hat, würde ich es auch glauben. Soweit es dich betrifft. Wenn du Gott aus der Gleichung nimmst, wirst du verwirrt und kannst die Wahrheit nicht erkennen. Für mich, wenn Gott in der Gleichung ist, kann ich glauben. Wenn er Gott ist, wird er wie Gott handeln. Und Gott tut das Unmögliche. Die Dinge, die für Menschen unmöglich sind, sind bei Gott möglich. Erkläre mir, wie eine schwarz-weiße Kuh grünes Gras isst und weiße Milch produziert. Es sollte doch eigentlich grüne Milch sein. Oder wie ein winziges Spermium eine Eizelle findet und befruchtet. Man muss das nicht steuern. Beide wissen genau, was zu tun ist, ohne dass jemand sie anleitet. Es gibt keine offensichtliche Intelligenz, die das steuert. Und doch funktioniert es. Stell dir vor, ich lade dich zu einem Festmahl ein, einem Buffet mit all deinen Lieblingsspeisen. Zubereitet von Michelin-Sterneköchen. Nachdem du fertig gegessen hast, sage ich dir, nur damit du es weißt, es gab keine Köche. Alles ist einfach so, zack, entstanden. Es gab keine Köche. Wir haben einfach die größte Bombe gezündet, die wir haben. Und alles landete genauso an seinem Platz. Kunstvoll arrangiert und mit den richtigen Farben. Alles nur ein Zufall. Es braucht schon eine besondere Art von Intelligenz, um so etwas zu glauben. Aber ich will lieber nicht weiter darauf eingehen. Amen. Und dann gibt es Leute, die gerne wissenschaftliche Artikel schreiben. Ich lese sie manchmal. Wir wissen, dass die Dinosaurier nicht so jung sein können, weil wir wissen. Sobald jemand sagt, wir wissen, ohne eine Quelle anzugeben, frage ich, woher wissen wir das? Vieles basiert auf Radiokarbondatierung und Ähnlichem. Wir kommen zur Radiokarbondatierung und zur Schöpfung. Das ist großartig, Halleluja! Wenn ich prophetisch spreche, was ich tue, spreche ich über deine Berufung, deinen Zweck oder was dich belastet und deine Rolle in dieser Gemeinde, weil Gott während meiner Zeit zu mir gesprochen hat. Radiokarbondatierung funktioniert unter der Annahme, dass die Erde immer die gleichen Bedingungen hatte. Aber die Bibel sagt, dass das nicht der Fall war. Es gab eine Schicht um die Erde. Die Erde war geneigt, um die Flutwasser an den Nord- und Südpol zu binden. Wenn heute beide Pole schmelzen würden, wären wir wieder in einer weltweiten Flut. Die Menschen erkennen die weltweite Flut nicht an. Sie lehnen Gott ab und versuchen es so darzustellen, als wären Dinosaurier Millionen von Jahren alt. Das sind sie nicht. Es wurden Fußspuren von Dinosauriern und Menschen zusammengefunden. Deshalb liebe ich es, in Museen zu gehen, die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden. Die Erde ist genau dort, wo sie sein soll, richtig? Ein paar Kilometer näher an der Sonne und wir würden verbrennen. Ein paar Kilometer weiter von der Sonne entfernt und wir würden erfrieren. Sie ist genau richtig für das Leben. Und da sage noch einer, dass es keine Intelligenz gibt. Nun, kommen wir zu dem, der sich seiner Herrlichkeit entledigt hat und herabgekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Am Kreuz gaben ihm die Menschen nichts Gutes. Sie gaben ihm etwas, Essig, sauren Wein. Das gaben sie ihm. Am Anfang seines Wirkens gab er den Menschen den besten Wein. Am Ende seines Lebens gab der Mensch ihm sauren Wein. Gott sagte zu Abraham, nimm jetzt deinen Sohn, deinen einzigen Sohn. Weißt du, was das Wort einziger Sohn bedeutet? So etwas wie Liebling. Das hebräische Wort ist Yachid, was einziger Liebling bedeutet. Dieses Wort wird auch in Psalm 22 verwendet, den Jesus zitierte, als er am Kreuz hing. Er bat Gott also, seinen Liebling zu retten. Er trug unsere Sünden an seinem eigenen Leib am Kreuz. Er trug auch deine Unfruchtbarkeit dort. Und es ist mir egal, ob Goliath 40 Tage und 40 Nächte lang schreit, was eine ziemlich lange Zeit ist, mehr als einen Monat. Die Bibel sagt, er tat es jeden Morgen und jeden Abend. Ich sage dir, die Befreiung kommt. Du wirst empfangen. Amen. Du wirst empfangen und es wird ein besonderes Kind sein. Einer unserer Pastoren und seine Frau konnten kein Kind bekommen. Wir haben für sie gebetet. Ich habe für sie gebetet. Und ich bin sicher, dass auch andere für sie gebetet haben. Als seine Frau dann schwanger wurde, konnten sie nicht mehr aufhören. 7 Kinder. Nein, 4. Entschuldigung. Sorry. Sorry. Vielleicht eine Prophezeiung. Eine Dreifaltigkeit von Babys kommt. Aber ich sage dir im Namen von Jesus, du brauchst eine Gemeinde, die dir sagt, das ist nicht Gottes Wille. Und nicht eine Gemeinde, die sagt, weißt du was, akzeptiere es einfach. Du hast Krebs, naja, Gott gibt und Gott nimmt. Es ist leicht, das zu sagen, bis es einem selbst oder den eigenen Kindern oder geliebten Menschen passiert. In dieser Gemeinde kämpfen wir. Wir kämpfen, um Antworten zu bekommen, nicht gegen Gott. Wir kämpfen, weil wir wissen, dass es Mächte gibt. Also, du musst immer wieder kommen, weil es so viele Dinge gibt. Ich sehe die Pläne und Absichten Gottes für die Gemeinde, die wir noch nicht erfüllen. Es gibt noch viel Land in Besitz zu nehmen. Das hat Gott zu Israel durch Josua gesagt. Es gibt noch viel Land in Besitz zu nehmen. Und in diesem Bereich werden wir im Namen von Jesus beten, dass es mehr Fruchtbarkeit gibt. Dass mehr Babys geboren werden. Amen. More babies born. Natürlich innerhalb der Ehe. Preis den Herrn. Amen. Praise the Lord. And our young men and women will be. Unsere jungen Männer und Frauen sollen wie David und Manoachs Frau und Ruth sein. Amen. Männer und Frauen nach Gottes Herzen. Wenn Gott sagt, wer wird gegen diesen Riesen kämpfen? Wer sieht ihn anders? Wer sieht mich auf eine Weise, wie es andere nicht tun? Dann sucht er dich. Ich bete, dass du derjenige bist, den Gott im Glauben stärkt. Ich hatte eigentlich eine Predigt vorbereitet mit allen Versen, die ich SD gegeben habe, der Dame, die für diese Verse zuständig ist. Und ich glaube, ich habe keinen einzigen davon gepredigt. Okay. Es ist Zeit, zum Schluss zu kommen. Und ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst angefangen. Aber es ist heute eine prophetische Predigt. Prophetische Predigt bedeutet, dass Gott zu vielen Menschen viele Dinge spricht. Und gleichzeitig hörst du etwas, das Gott sagt. Ist das für dich? Vielleicht ist der Teil über Pornografie für dich. Dann bete, Vater, entferne diesen Schmerz, den ich als Kind empfunden habe, den ich jetzt verdrängt habe. Ich weiß nicht einmal mehr, was passiert ist und wie es passiert ist, wie ich diese Ablehnung empfand und wo der Geist der Ablehnung hineinkam. Heile mich davon. Bitte, Herr, entferne das, ich will das nicht. Und du wirst sehen, wie dieses Blatt fällt, diese pornografische Abhängigkeit abfällt, wenn du betest. So wirst du heilig. Heilig kannst du nur mit dem Herrn werden. Du kannst nicht durch menschliche Therapie heilig werden, nur durch den Herrn. In manchen Fällen kann menschliche Therapie helfen, aber bei Sünde nicht. Amen. Amen. Amen. Ich bete, dass du immer mehr auf den Herrn schaust. Wenn du in die Gemeinde kommst, sei aufmerksam. Wird mein Geist lebendig? Sehe ich die Schönheit im Wort Gottes, die vorher verhüllt war? Wird sie jetzt offenbart? Was mache ich gern? Pastor Prince sagt, ich habe eine Gabe. Welche? Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Ich liebe singen. Achte darauf, dass andere bestätigen, dass du singen kannst, okay? Ich arbeite liebend gerne mit Kindern. Wahrscheinlich ist deine Leidenschaft und dein Wunsch, etwas zu tun, der Ruf, den Gott für dein Leben hat. Wenn du das tust, nimmt Gott alles in deinem Leben auf sich. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, dienen, und er wird dein Brot und Wasser segnen. Dein Brot und deine Butter. Und er wird die Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Nichts, weder dein Vieh noch du selbst, soll unfruchtbar sein oder Fehlgeburten erleiden. Das steht in der Bibel. Vater, im Namen von Jesus bete ich für jedes Paar, das zuhört, das in diesem Bereich kämpft. Vater, im Namen von Jesus, wenn sie von einem Geist der Unfruchtbarkeit angegriffen werden, binde ich diesen Geist im Namen von Jesus Christus und verbanne ihn aus ihrem Leben und ihrem Fortpflanzungssystem. Ich erkläre und proklamiere Heilung und Fruchtbarkeit für ihren Körper im Namen von Jesus Christus. Lass sie ein Kind von dir empfangen, Herr. Vater, ich bete, dass dieses Kind ein Glaubensheld wird, der deine Zwecke erfüllt. Im Namen von Jesus, sende dein Wort aus, Herr. Jetzt, im Namen von Jesus. Und wenn es jemanden gibt, der unter Selbstverurteilung oder Schuldgefühlen leidet, weil er in der Vergangenheit vielleicht etwas getan hat, das er nicht loslassen kann, und denkt, du bestrafst ihn, nimm dieses falsche Bild weg, Herr. Entferne den Schleier von ihren Gedanken. Lass sie sehen, wie sehr du sie liebst und dass du sie fruchtbarer haben willst, als sie selbst es wollen. Im Namen von Jesus. Sei geheilt. Sei geheilt. Sei fruchtbar. Sei fruchtbar. Vermehre dich im Namen von Jesus. Und alle sagen: Amen. Vergesst nicht, in einer Zeit, in der viele Kinder das Erwachsenenalter nicht erreichten, wurde Mose geboren. Dasselbe gilt für Jesus. Viele Kinder starben, aber Jesus wurde geboren. Glaubenshelden erheben sich in dieser Generation. Viele von ihnen sind bereits Teenager, junge Männer. Wo bist du? Du wirst ein David sein, wenn andere ängstlich sind. Genug gepredigt, Joseph. Beherrsch dich. Wenn du heute hier bist und Jesus noch nie als deinen Retter und Herrn angenommen hast, bete ich, dass die Liebe von Christus am Kreuz zu dir spricht. Als er unsere Sünden trug, nahm er jede einzelne auf sich. Gott lebt nicht in einem Zeitkontinuum. Gott lebt außerhalb der Zeit. Also nahm Gott all deine Sünden, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, und legte sie auf seinen Sohn, seinen geliebten Sohn. Und Jesus starb für deine Sünden. Lieber Zuschauer, am dritten Tag erweckte Gott Jesus von den Toten, ohne deine Sünden. Das bedeutet, Gott hat angenommen, was Christus getan hat. Mehr noch, Gott ist unendlich zufrieden mit seinem geliebten Sohn. Wenn du Jesus anrufst und ihn liebst, wenn du Gottes Sohn annimmst, nimmt Gott dich an. Was du mit seinem Sohn tust, das tut Gott mit dir. Also sprich mir das folgende Gebet nach, wenn du Jesus Christus als deinen Retter annehmen möchtest. Himmlischer Vater, ich nehme Jesus Christus als meinen Retter und Herrn an. Ich erkenne an, dass Christus für meine Sünden gestorben ist. Er wurde von den Toten auferweckt, als ich in ihm gerechtfertigt wurde. Danke, Vater. Jesus Christus ist jetzt und für immer mein Herr und Retter. Im Namen von Jesus. Amen. Steht auf, Gemeinde. Lasst uns die Hände erheben, überall hier. Ich bete nie nur, um die Leute zu beruhigen. Ich bete, weil das Gebet die Dinge diese Woche beschleunigen wird, gute Ereignisse in Bewegung setzen wird, gute Tage in deinem Leben freisetzen wird. Amen. Es mag hier und da Prüfungen geben, aber hör zu. Gute Tage werden freigesetzt, wenn Gottes Volk betet. Vater, im Namen von Jesus, der Herr segne euch, jeden von euch und eure Familien diese Woche. Der Herr behüte euch, bewahre euch vor Schaden und Gefahr, vor allen Mächten der Finsternis, vor Angst und Schrecken und Stress. Der Herr bewahre und schütze euch vor der Macht des Bösen. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und schenke euch seine Gunst und Güte die ganze Woche. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gewähre euch und euren Lieben seinen Frieden. Im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Gott segne euch. Auf Wiedersehen.